Bevor es mit dem Video losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Shlomo, Bleile und ich haben uns überlegt, ein würziges Livestream-Format ins Leben zu rufen, in dem wir vorbehaltlose, aufrichtige und kontroverse Auseinandersetzungen führen. Passend zu meiner Shlomo-Kollegenkritik nennen wir das Ganze Salzmine. Salzmine. Außerdem bemühen wir uns, Gäste einzuladen, mit denen wir ausgiebig diskutieren können und mit denen wir im offenen Diskurs bei verschiedenen Themen vermutlich aneinander geraten. Unser erster Gast wird zum Beispiel der Co-Leiter der IBÖ, Martin Sellner. Die erste Sendung findet am Mittwoch, dem 18. April um 21 Uhr statt. Es wird bestimmt nicht langweilig. Links sind in der Videobeschreibung, also schaut vorbei, Freunde. Bleilo. Vor ungefähr 3 Monaten habe ich dazu aufgerufen, mich zu kritisieren. Und bis zum Einsendeschluss am 1. März trudelten viele E-Mails bei mir ein. Nach der Auswertung kann ich hier nun auf bestimmte Punkte eingehen und auch den Sieger für die beste Kritik verkünden. Bevor wir auf Platz 1 eingehen, schauen wir uns zunächst andere Einsendungen an. Meine Kritik: Du bist viel zu charmant und hot AF. Du bist ein viel zu toller Mensch. Das ist dein Fehler. So. Für mich waren diese beiden Punkte heiße Kandidaten für das Siegertreppchen, denn sie sind in sachlicher Kritik sehr fundiert und schwer zu widerlegen. Kameramann hat dabei aber von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht. Hashtag feels Batman. Es ist zwar schwer vorstellbar, aber es wurde noch härtere Kritik angebracht. Deine größte Fehlleistung war es meiner Meinung nach, die Argumente der Impfkritiker nicht unvoreingenommen überprüft zu haben und damit der Big Pharma-Propaganda auf den Leim gegangen zu sein. Das war nicht logisch. Das war nicht logisch, lese ich in Kritiken vermutlich aufgrund meines Namens und meines Kanalmottos sehr häufig. Wenn man Logik in meiner Argumentation aber als Folgerichtigkeit meines dargestellten Denkweges versteht, sollte man mir auch zeigen können, an welcher Stelle dieses Weges ich einen Fehler gemacht habe. Ich bin kein medizinischer Fachmann und muss mich deshalb auf bestimmte Quellen verlassen. Dabei versuche ich, die einzelnen Angaben kritisch zu betrachten und sinnvolle Schlüsse daraus zu ziehen. Dass ich hier zu einem Ergebnis komme, das dem Mainstream entspricht, macht das Ergebnis allerdings nicht automatisch zur Konsequenz einer Propaganda-Gehirnwäsche. Doch nicht nur meine Inhalte wurden gründlich unter die Lupe genommen. Auch meine Rhetorik wurde scharf kritisiert. So wird mir vorgeworfen, ich würde wie ein Möchtegern-Life-Coach klingen. Lieber Kritiker, wieso wirfst du mir sowas vor? Bist du unzufrieden mit dem, was du im Leben erreicht hast? Erscheinen deine Ziele unerreichbar? Ich kann dir helfen, das Beste aus dir herauszuholen. Starte noch heute mit dem ersten Schritt in dein neues Leben. Buche ein Seminar in deiner Nähe auf bleiloempire.com. Bleilo hat mich sehr geprägt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie mein Leben war, bevor ich Bleilo kennengelernt habe. So wie Kameramann kann es dir auch gehen. Und wenn du dich innerhalb der nächsten 5 Minuten anmeldest, bekommst du ein gratis Paar lila Handschuhe. Ich kann leider nicht auf alle Einsendungen eingehen, aber bevor wir zum Sieger kommen, sei noch schnell gesagt, dass wir in Zukunft eventuell öfter Definitionen von verwendeten Begriffen einblenden sollten und dass Hurricanes mit weiblichen Namen nicht mehr Todesopfer fordern als welche mit männlichen Namen. Doch nun zu unserem Sieger, Bad Idea Jenkins. In seinem Video werden mehrere Kritikpunkte angesprochen, von denen ich einige ausgewählt habe, die wir nun nacheinander betrachten. Sich Videos über alte Videos von mir anschauen, die ich in Videoform kommentiere? Das wird ein Spaß. Hashtag Videosection. Die Frage, inwiefern du sexistisch oder rassistisch bist, lieber Bleilo, lässt sich nur schwer beantworten. Rassismus, Sexismus oder irgendeine andere Form von Diskriminierung aufgrund eines Geburtsmerkmals konnte mir tatsächlich kein Bast-Bleilo-Teilnehmer zeigen. Das beruhigt mich schon etwas, ist natürlich aber nicht das einzige Kriterium für mich. Schauen wir also mal weiter. Wirft man jedoch mal einen ehrlichen Blick auf deinen Kanal, dann fällt als erstes deine Themenauswahl auf. Es wird vor allem über Feminismus, Genozid am deutschen Volk, Islamophobie, Rassismus, Rundfunkbeitrag, Deutsch braucht niemand, Fettshaming, Politik und Co. gesprochen. Begeht man nun eine Guilt by Association Fallacy und bringt deinen Kanal, ohne je ein Video von dir gesehen zu haben, mit Kanälen von denen von Oliver Janich oder Trau kein Promi oder Reichsbürgern oder Verschwörungstheoretikern, Rechten und anderen Gruppen in Verbindung, denen man als Mitte oder linke Person eher negativ gegenübersteht, ist wohl klar, woher der Vorwurf kommen könnte. Die Themen decken sich tatsächlich teilweise mit Leuten, mit denen ich weniger gerne in einen Topf geworfen werde. Ich versuche unter anderem deswegen, aber auch um mich nicht selbst zu langweilen, die Themenauswahl etwas bunter zu gestalten. Aber wenn jemand selbst die Videotitel, so wie du beim Genozid am deutschen Volk, nur bis zur Hälfte liest, Genozid am deutschen Volk, und damit den eigentlichen Sinn komplett verdreht, kann ich denjenigen beim besten Willen nicht mehr erreichen. Kommen wir zunächst einmal zu Ad Hominems. Kommen wir zum ersten Beispiel. Hier hat Eddie zum Beispiel mein Video zu Rape Culture auf Twitter geteilt. Rape Culture? Ein Mythos? Ja? Daraufhin antwortet ihre Freundin Selma. Also erstmal, hast du jemals ein Exemplar Rape Culture gesehen? Nein? Und ein Minotaurus? Nein? Tja, nun. Auch wenn du es aus humoristischen Gründen tust, die Stimme, um die Personen, die die Tweets verfasst haben, bloßzustellen, zählt halt auch nicht. Uff, das war mein erstes Video, da war ich noch jung und wild. Streng genommen nehme ich mein Gegenüber hier zwar auf die Schippe, aber ein direktes oder performatives Ad Hominem sehe ich nicht. Denn ich nutze keine persönliche Eigenschaft meines Gegenübers, um einen seiner Punkte zu entkräften oder ersetze eines meiner Argumente durch einen persönlichen Angriff. Kleiner Einwurf, auch wenn Bleilo hier auf inhaltlicher Ebene diskutiert und die persönliche Ebene nicht im Vordergrund steht, kann das auf die Schippe nehmen, die dargestellte Argumentation verzerren und damit, je nach Empfindlichkeit der Auslegung, schon als Ad Hominem gewertet werden. Vor allem, weil du in den meisten anderen Videos auf die Stilmittel verzichtest und trotzdem unterhältst, fällt es dir recht schwer, das zu rechtfertigen. Denn selbstgefährdendes Verhalten wird auch ansonsten nicht automatisch vom Gesetzgeber bestraft. Ich darf essen, so viel ich will. Ich darf ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Menschen haben. Ich darf Beutli-Videos schauen, so viel ich möchte. Ein ausschließlich humoristischer, gehässiger und unsachlicher Beitrag, der der Debatte um Drogen, in dem es in diesem Video geht, nichts gibt. Wie du richtig angemerkt hast, spielt Beutli für das eigentliche Thema des Videos, nämlich Drogen, keine Rolle. Deshalb sehe ich es hier auch nicht wirklich als Bestandteil meiner Argumentation, sondern ziemlich deutlich als separate, humoristische Einlage. Kleiner Einwurf, auch wenn sie für das behandelte Thema keine Rolle spielt, ist diese vermeintlich humoristische Einlage trotzdem eine unsachliche Verunglimpfung Richtung Boldly und steht damit einer vorbehaltlosen Auseinandersetzung potenziell im Weg. Auch wenn alle zuvor benannten Beispiele als wenig problematisch angeführt werden können, gibt es auch einige, die nicht so harmlos daherkommen. Strohmänner werden von dir da gerne mal abgebrannt. Auf die Frage, woher Kitty weiß, dass es ausschließlich daran liegt, dass sie eine Frau ist, antwortet sie übrigens schlagfertig mit einer Gegenfrage. Weil es aus der Situation hervorging? Koreaner Smiley. Ich kann mir beinahe denken, wie das abgelaufen ist. Wenn dich jemand kritisiert, du dich nicht ernst genommen fühlst, dir wer ins Wort fällt, dich jemand hintergeht, ist es, weil du eine Frau bist. Als würde sowas nicht allen Menschen passieren. Du wirst doch hauptsächlich aufgrund deiner Äußerungen, deines Handelns und der Dinge, für die du stehst, kritisiert. Nicht aufgrund deines Geschlechts. Denkst du, wenn du dich genauso benehmen würdest, aber ein Mann wärst, würdest du gar nicht mehr beleidigt oder kritisiert werden? Ist es nicht irgendwie langweilig, sich selbst so auf sein Geschlecht zu reduzieren und dieses als Entschuldigung für so vieles einzusetzen? Ist das nicht sexistisch? Hier stellst du die Position Kittys in überspitzter Form dar. Du zweifelst an, dass sie imstande ist, zwischen sexistischem Verhalten und Angriffen aufgrund ihrer Äußerungen und ihrer Persönlichkeit, unabhängig ihres Geschlechts, zu unterscheiden. Nur weil sie in der Lage ist, von einer feministischen Community Geld zu erhalten und von ihren Videos zu leben, schließt das nicht aus, dass sie in ihrem Leben sexistisches Verhalten abbekommen hat. Ob das, was du in deinem Schaukelsketch sagst, wirklich das ist, was sie aussagen will, ist nicht wirklich klar und daher ziemlich offensichtlich ein Strohmann. Also da muss ich entschieden widersprechen. Ich zeige Kittys Äußerung zwar überspitzt auf und stelle dabei die Absurdität heraus, allerdings verzerre ich nicht ihre Aussage oder lege ihr Worte in den Mund. Ergo sehe ich hier keinen Strohmann. Vielmehr ist es ein Strohmann, mir hier einen Strohmann zu unterstellen. Strohmanception. Okay, ernsthaft, lesen wir uns meine Frage durch. Woher weißt du, dass der Grund für die Beleidigung ausschließlich in deinem Geschlecht liegt? Ich frage hier bewusst nach dem Grund und nicht nach der Art der Beleidigung und verwende das Wort ausschließlich, um klarzumachen, dass andere Faktoren eventuell eine größere Rolle spielen. Trotzdem erwähnt sie in ihrer Antwort mit keiner Silbe, dass es auch andere Gründe wie eben ihr persönliches Verhalten geben könnte. Das hat nichts damit zu tun, dass sie Geld mit feministischem Content verdient oder ich ihr irgendwelche Fähigkeiten abspreche. Sie hat sich in diesem Fall eben sehr vereinfacht und kurz geäußert. Und diese simplifizierte Äußerung ist die Grundlage für meinen Schaukeleinspieler. Kleiner Einwurf. Bleilo hat die Aussage zwar streng genommen nicht falsch wiedergegeben, aber in der Kommunikation mit Kitty haben die beiden eventuell ein wenig aneinander vorbeigeredet. Denn Bleilo hat explizit nach Beleidigung gefragt und bei der Angabe des Grundes vielleicht ein wenig zu viel Wert auf die Ausschließlichkeit gelegt, weil er an persönliche Verantwortung für das eigene Handeln appellieren wollte. Kitty hat die Ausschließlichkeit bzw. den Stellenwert ihrer Weiblichkeit in ihrer Antwort vermutlich gar nicht weiter bedacht, sondern einfach allgemein ausdrücken wollen, dass ihr Frausein ein Faktor ist. Und das will Bleilo gar nicht abstreiten. Wenn wir deine Logik anwenden, kann der vom Hals abwärts querschnittsgelähmte Peter, dessen Vater und Mutter alkoholkrank sind und Hartz IV empfangen, eindeutig zu der privilegierten Gruppe gezählt werden, da er männlich ist. Außerdem kann Peter nach deiner Definition nicht zum Opfer von Sexismus seitens Anita werden, die eine Millionärstochter ist und in der Firma ihrer Mutter eine Abteilung leitet, die sich ausschließlich mit dem Design von Mantis T-Shirts beschäftigt. Anita geht täglich zum Psychologen, weil es ihr zu schaffen macht, dass sie zur sozial schwächeren Gruppe gehört. Einen etwas deutlicheren Strohmann sehen wir hier. Deine Weiterführung der Logik in ihrer Argumentationsweise zur Hyperbel, bei der du der Autorin Wörter und Aussagen in den Mund legst, ist sicherlich nicht die feine englische Art. Auf diese Art und Weise die Aussage des Gegenübers ad absurdum zu führen, mag vielleicht aus unterhaltsamen Gründen Sinn machen, verwerflich ist die Methode dennoch. Die Prämisse in diesem Video war, dass Frauen sozial benachteiligt sind und es keinen Sexismus gegen Männer geben kann, weil diese eine privilegierte Gruppe sind. Dass ich anhand von Extrembeispielen die Absurdität dieser Aussage vorführe, sehe ich erneut nicht wirklich als Strohmann. Ich lege der Autorin keine Wörter in den Mund. Ich zeige ihr, worin ihre Logik zu Ende gedacht hinführen würde und gehe eher davon aus, dass das auch nicht wirklich das ist, worauf sie hinaus will. Gleiches geht bei folgendem Beispiel aus einem Video, das wir vorhin bereits thematisiert hatten. Jeden Tag 3 Flaschen Wodka? Kein Problem. Einmal am Wochenende Cannabis? Ein Problem. Du legst erneut deinem Gegenüber Aussagen im Mund. Da geht es nicht darum, dass diese Position von irgendeiner Person vertreten wird und dementsprechend lege ich auch niemanden Wörter in den Mund. Ich stelle die Gesetzeslage dar, nach der man eben theoretisch unendlich viel Wodka kaufen und konsumieren darf, aber kein Cannabis. Bleilo, wo du jetzt so viel über Strohmänner redest, kommt mir eine Frage in den Sinn. Wenn jemand auf einer Auktion Gebote für eine männliche Figur abgibt, die aus getrockneten Getreidehalmen gefertigt wurde, ist er dann ein Strohmannbieter? Ein letztes Strohmann möchte ich hier nochmal anführen, bevor wir uns etwas anderem zuwenden. Ich meine, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die meisten Hengstinnen folgende Textzeile nicht als frauenfeindlich einstufen würden. Sie besaufen sich am Östrogen, bis sie kotzen. Ich sehe so viele Frauen und so wenig... Mir fällt jetzt kein Reim ein, aber ihr ahnt vielleicht, worauf ich hinaus will. Wenn man die Zeile zunächst in Ordnung findet, sie aber als sexistisch kategorisiert, sobald man die Geschlechter tauscht, wäre das schon ziemlich heuchlerisch. Auch hier legst du wieder der Gegenseite Dinge in den Mund, die sie so nie gesagt haben. Ich sage hier gar nicht, wie die Gegenseite reagiert. Ich spreche in dem Punkt bewusst im Konjunktiv, um die Unsicherheit klarzumachen und sage, dass ich es mir schwer vorstellen kann. Nicht, dass es wirklich so ist, wie ich es vermute. Die Grundlage für meine Vermutung hätte ich an der Stelle vielleicht etwas ausführen sollen, aber im Grunde wollte ich hier vor allem Zuschauer dazu bringen zu erkennen, unter welchen Umständen für sie selbst eine Aussage okay ist und ob eventuell ein Doppelstandard zwischen Männern und Frauen besteht. Was ich aber gar nicht gefeiert habe, ist unser letzter Clip für heute. Im Video zur Doppelmoral von Manuela Schwesig hast du dich wohl ein bisschen angesteckt, oder? Aber besonders perfide ist es, dass ihr einem kleinen Mädchen eure Botschaft in den Mund legt, nur um Sympathiepunkte zu sammeln. Ganz ehrlich, Kinder in die Öffentlichkeit zu zerren, um sie für die eigenen Ziele zu instrumentalisieren, ist einfach widerlich. Aber okay. Ich meine, du tust doch genau dasselbe mit dem Mädchen. Schiebst das arme Kind vor, das von dem bösen, bösen Erwachsenen gezwungen wird, etwas Dummes zu sagen. Und nutzt es für deine Zwecke, um deine Zuschauer auf emotionaler Ebene abzuholen und sie die Gegenseite noch etwas weniger mögen zu lassen. Das ist bei der Kritik am emotionalen Appell mit dem Kind dazu kommt, dass die Emotionen zu meinen Gunsten kippen, lässt sich in meinen Augen kaum vermeiden. Ich meine, dadurch, dass du mich kritisierst, dass ich das Kind in Schutz nehme, nutzt du selbst auch die emotionale Ladung, um mich mit deinem Simpsons-Ausschnitt zu Kindern schlecht dastehen zu lassen. Kinderception. Better Dear Jenkins hat auch erwähnt, dass er vielleicht etwas zu pingelig an die Sache geht und selbst vielleicht den ein oder anderen Fehlschluss begeht. Also kein Hate für eventuelle Ungereimtheiten bei ihm. So oder so, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Schreib mir eine E-Mail, damit ich dir die Pay-Safe-Karte zukommen lassen kann. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Für Kritik bin ich natürlich auch abseits von Buzz Bleilo immer offen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, Freunde, und bleibt logisch. Alle Videos wieder. Ein großes, aber vor allem herzliches Dankeschön an alle meine Unterstützer. Neu dazu gekommen sind diesen Monat Drops, Martin, Da Capo und Encheon. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder auf Discord. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, ist ein Link zu Patreon in der Videobeschreibung. Nochmal ein großes Dankeschön an alle, auch an diejenigen, die nicht genannt werden wollen. Dupstudi.